schöne Müllerin vom Neckarstrand ist eine Zauberin, das ist bekannt. So mancher Wanderbursch sein Herz verliert, wenn sein Weg gerade dort vorüberführt. Ihre blonden, blonden Locken, ja, die Locken, Locken, Locken, alle Männer, Männer, Männer magisch an. Ihre blauen, blauen Augen, ja, die rauben, rauben, rauben, alle Männer, Männer, Männer, denkt der Stand. Das ist bekannt, das ist bekannt. Blauen, blauen Augen, ja, die rauben, rauben, rauben, alle Männer, Männer, Männer, den Verstand. Das ist bekannt, das ist bekannt. Schöne Müllerin vom Neckarstrand, die hält ihr kleines Herz fest in der Hand. Sie schenkt es keinem Mann, oh nein, und möcht auch ein jeder gern ihr Liebster sein. Ihre blonden, blonden Locken, ja, die Locken, Locken, Locken, alle Männer, Männer, Männer magisch an. Ihre blauen, blauen Augen, ja, die rauben, rauben, rauben, alle Männer, Männer.